Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2. Rantzau sollte die Königin festnehmen. Er hatte 5 Soldaten und einen Leutnant bei sich. Und mit der vom König unterzeichneten Arrestationsorder ging er zum Schlafgemach der Königin. Eine der Hofdamen war vorausgeschickt worden, um die Königin zu wecken, weil, wie er im Rapport schreibt, der Respekt mir verbot, mich ans Bett der Königin zu begeben. Aber der Leutnant Beck liefert eine lebendigere Beschreibung dessen, was geschah. Die Königin war von der Hofdame geweckt worden. Sie war herausgestürzt, nur im Hemd, und hatte Rantzau wutentbrannt gefragt, was dies alles zu bedeuten habe. Dieser hatte ihr nur die Order des Königs entgegengestreckt. Dort stand: Ich habe es für notwendig befunden, sie nach Kronborg zu senden, da ihr Verhalten mich dazu zwingt. Ich bedauere diesen Schritt sehr, an dem ich keine Schuld trage, und wünsche, dass Sie mit Aufrichtigkeit bereuen. Unterzeichnet Christian. Sie hatte daraufhin die Order zusammengeknüllt und geschrien, dies werde Rantzau noch bereuen, und gefragt, wer noch arrestiert sei. Sie hatte keine Antwort bekommen. Dann war sie in ihr Schlafgemach gestürzt, gefolgt von Rantzau und Leutnant Beck sowie einigen der Soldaten. Während sie Rantzau wie rasend angeschrien hatte, war sie, nachdem sie sich das Hemd vom Leib gerissen hatte, nackt durchs Zimmer gelaufen, um ihre Kleider zu suchen. Da hatte Rantzau unter Verbeugungen und mit einer für ihn charakteristischen Eleganz gesagt, »Majestät, ich bitte Sie, mich zu verschonen und mich nicht der Zaubermacht Ihrer Üppigkeit auszusetzen. Steh nicht da und gaffe, du beschissene, schmeichlerische Kröte«, hatte die Königin ihn angeschrien, diesmal in ihrer englischen Muttersprache. Doch in diesem Augenblick war das Kammerfräulein von Ahrensbach mit dem Unterrock, einem Kleid und einem Paar Schuhe herbeigelaufen, und die Königin hatte sich in aller Hast diese Kleidungsstücke übergeworfen. Dabei fuhr sie unaufhörlich fort in ihren wütenden Ausfällen gegen Rantzau, der deshalb für einen Augenblick gezwungen war, sich mit seinem Stock zu schützen, den er gegen die Schläge der Königin hochhielt, ausschließlich zu seinem Schutz. Mit dem Stock, den er bei sich hatte, um seinen Fuß zu schonen, der gerade in dieser Nacht von der Gicht befallen war, worauf die Königin in ihrem Zorn keine Rücksicht nahm. In dem Bericht behauptet Rantzau, aus Gründen der Diskretion und um nicht die königliche Majestät mit seinen Blicken zu beschmutzen, seinen Hut so lange vor das Gesicht gehalten zu haben, bis die Königin voll angekleidet war. Der Leutnant Beck behauptet jedoch, er selbst, Rantzau und 4 Soldaten hätten die Königin in ihrer verwirrten und wütenden Nacktheit die ganze Zeit genau beobachtet und zugeschaut, wie sie sich ankleidete. Er führt sogar die Kleidungsstücke auf, die die Königin anlegte. Sie hatte nicht geweint, sondern die ganze Zeit Rantzau geschmäht. Und Beck war, was er in seinem Rapport an das Inquisitionsgericht besonders hervorhebt, empört gewesen über ihre verächtliche Art und Weise, vom König zu reden. Sobald sie angekleidet war, sie hatte die bloßen Füße in die Schuhe gesteckt, ohne Strümpfe, was alle schockierte, war sie aus dem Zimmer gestürzt und nicht aufzuhalten gewesen. Sie lief die Treppen hinunter und wollte sich in Struensees Zimmer drängen. Davor hatte jedoch eine Wache gestanden, die sie darüber aufklärte, dass Graf Struensee gefangen genommen und in Arrest geführt worden sei. Sie hatte daraufhin ihre Suche nach Hilfe fortgesetzt und war zur Suite des Königs gelaufen. Rantzau und seine Soldaten hatten sie nicht gehindert. Es kam ihnen vor, als sei sie im Besitz unerhörter Kräfte, und ihr Mangel an Scham, ihr nackter Körper und ihre wütenden Ausfälle hatten sie auch erschreckt. Aber sie hatte sofort begriffen, was geschehen war. Sie hatten Christian eingeschüchtert und um den Verstand gebracht. Aber Christian war ihre einzige Möglichkeit. Sie hatte die Tür zu seinem Schlafzimmer aufgerissen und sofort die kleine, am Kopfende des Betts zusammengekauerte Gestalt gesehen und verstanden. Er hatte sich in das Laken gewickelt, hatte sich ganz darin verborgen, das Gesicht und den Körper und die Beine verborgen. Und wäre nicht die unsicher wiegende Bewegung gewesen, hätte man glauben können, es handle sich um eine dort aufgestellte, verpackte Statue, weiß und in zerknüllte Laken gehüllt. Wie eine weiße Mumie, unsicher und sich nervös wiegend, zuckend, verborgen und ihr dennoch ausgeliefert. Sie trat zu der kleinen, zitternden Mumie auf dem Bett. »Christian«, hatte sie gerufen, »ich will mit dir sprechen, jetzt!« Keine Antwort, nur das unsichere Zucken unter dem weißen Laken. Sie hatte sich auf die Bettkante gesetzt und versucht, ruhig zu sprechen, obwohl sie keuchte und Schwierigkeiten hatte, ihre Stimme zu kontrollieren. »Christian«, hatte sie gesagt, ganz leise, damit Ransau dort drüben an der Tür sie nicht hören konnte, »es ist mir egal, was du unterschrieben hast, es macht nichts, sie haben dich getäuscht. Aber du musst die Kinder retten. Du musst verdammt nochmal die Kinder retten. Was hast du dir gedacht? Ich weiß, dass du mich hörst, du musst mir zuhören. Ich verzeihe dir, was du unterschrieben hast, aber du musst die Kinder retten. Sonst nehmen sie uns die Kinder weg. Du weißt doch, wie es ist, du weißt doch, was daraus wird, du musst die Kinder retten.« Sie hatte sich plötzlich Ransau an der Tür zugewandt und fast brüllend gerufen, »Verschwinde, du Scheißrate, die Königin spricht mit dir!« Aber sich dann, flehend und flüsternd, wieder an Christian gewandt. »Oh, Christian«, hatte sie geflüstert, »du glaubst, dass ich dich hasse, aber das stimmt nicht. Ich habe dich eigentlich immer gern gehabt, wirklich. Wirklich, hör mir zu, ich weiß, dass du mir zuhörst. Ich hätte dich lieben können, wenn wir eine Möglichkeit bekommen hätten, aber das ging ja nicht in diesem scheiß Tollhaus. In diesem geisteskranken Tollhaus«, hatte sie Ransau zugeschrien und dann wieder flüsternd, »wir hätten es so schön haben können, woanders, nur wir. Es hätte gehen können, Christian, wenn sie dich nur nicht gezwungen hätten, mich zu decken wie eine Muttersau. Es war nicht dein Fehler, es war nicht dein Fehler. Aber du musst an die Kinder denken, Christian. Und versteck dich nicht, ich weiß, dass du zuhörst, versteck dich nicht. Aber ich bin ein Mensch und keine Sau. Und du musst das Mädchen retten. Sie wollen sie umbringen, ich weiß es, nur weil es Strohensees Kind ist. Und das weißt du auch, das weißt du. Du hast nie etwas eingewendet. Du wolltest es auch, du wolltest es selbst. Ich wollte nur, dass es auch in dir ein bisschen wehtun sollte. Damit du sahst, dass ich existierte, damit du sahst, nur ein kleines bisschen, dann hätten wir gekonnt, Christian, dann hätten wir gekonnt. Aber du musst die Kinder retten. Ich habe dich eigentlich immer gern gehabt. Wir hätten es so schön haben können. Christian, hörst du, was ich sage? Antworte doch, Christian. Du musst mir antworten. Christian! Du hast dich immer versteckt. Du darfst dich nicht vor mir verstecken. Antworte doch, Christian! Und dann hatte sie ihm das Laken vom Körper gerissen. Aber es war nicht Christian. Es war der kleine schwarze Page Moranti, der sie mit großen und vor Schreck aufgerissenen Augen anstarrte. Sie starrte zurück, wie gelähmt. »Holt sie«, hatte Ransau zu den Soldaten gesagt. Als sie in der Tür an Ransau vorbeikam, war sie stehen geblieben, hatte ihm lange in die Augen gesehen und vollkommen ruhig gesagt, »im tiefsten Kreis der Hölle, da wo die Verräter sitzen, sollst du ewige Qualen erleiden. Und das freut mich. Das ist das Einzige, was mich jetzt richtig freut.« Und darauf hatte er nichts antworten können. Sie durfte die Kleine im Wagen mit nach Kronborg nehmen. Es war 9 Uhr am Morgen, als sie durch Nördeport hinausfuhren. Sie fuhren den Königsweg an Hirscholm vorbei. Aber vorbei. Sie hatten ihr als Bewachung im Wagen die Hofdame mitgegeben, die sie am wenigsten leiden konnte. Caroline Mathilde hatte der Kleinen die Brust gegeben. Erst da konnte sie anfangen zu weinen. Das Gerücht verbreitete sich schnell, und um das Gerücht, der König sei vor Struensees Mordanschlag gerettet worden, offiziell zu machen, befahl Guldberg, der König solle sich zeigen. Man beorderte eine gläserne Kutsche herbei. Sie wurde von 6 Schimmeln gezogen. 12 Hofleute ritten um den Wagen. Man fuhr 2,5 Stunden in den Straßen Kopenhagens umher. Im Wagen saßen jedoch nur Christian und Erbprinz Friedrich. Der Erbprinz hatte gestrahlt vor Glück, auf seine übliche Art gesabbert und mit offenem Mund gegafft und den jubelnden Massen zugewinkt. Christian war in einer der Ecken des Wagens zusammengekrochen, leichenblass vor Schrecken, und hatte auf seine Hände gestarrt. Der Jubel gewaltig. In dieser Nacht explodierte Kopenhagen. Es war der Triumphzug mit den 6 Schimmeln und dem erschreckten, geretteten und aufs Äußerste erniedrigten König, der alles auslöste. Plötzlich wurde es so offenbar. Eine Revolution war eingetreten und niedergeschlagen worden. Der Besuch des Leibarztes im Vakuum der Macht war zu Ende. Die dänische Revolution war vorüber. Der Deutsche lag in Fesseln, das alte Regime, oder war es das neue, war gestürzt und man wusste, dass man sich an einem Wendepunkt der Geschichte befand und der Wahnsinn brach los. Es begann mit einfachen Aufläufen des Pöbels. Die norwegischen Matrosen, die noch vor wenigen Monaten nach der Begegnung mit der bezaubernden kleinen Königin so friedlich von Hirschholm abgezogen waren, fanden, es gebe keine Regeln und keine Gesetze mehr. Polizei und Militär schienen von den Straßen verschwunden und der Weg zu Bordellen und Wirtshäusern stand offen. Man begann mit den Bordellen. Der Grund war, meinte man, dass diese bösen Menschen unter Struensees Führung, die um ein Haar Väterchen umgebracht hatten, die Beschützer der Bordelle waren. Das Regime der Bordelle war vorbei. Die Stunde der Rache hatte geschlagen. Denn es war ja Väterchen, der König, der gute Herrscher, auf den sie dort oben in Norwegen stets als letzten Beschützer hingewiesen hatten. Er war es, der gerettet worden war. Jetzt war Väterchen gerettet. Väterchen waren die Augen aufgegangen und er hatte seine bösen Freunde verworfen. Jetzt mussten die Bordelle gereinigt werden. Die 500 norwegischen Matrosen gingen an der Spitze und niemand hinderte sie. Dann flammte es überall auf und die Massen wälzten sich heraus, die Armen, die nie von einer Revolution geträumt hatten, denen aber jetzt die angenehme Zeit der Gewalt angeboten wurde, ohne Strafe, ohne Zusammenhang. Man durfte Aufruhr machen, aber zu keinem Zweck, es sei denn unter Hinweis auf die Reinheit. Die Sünde sollte vergewaltigt und damit die Reinheit wiederhergestellt werden. Die Fenster der Bordelle wurden zertrümmert und die Türen aufgebrochen, die Einrichtung hinausgeworfen, die Nymphen wurden gratis vergewaltigt und liefen schreiend und halb bekleidet durch die Straßen. Im Laufe von 24 Stunden wurden über 60 Bordelle verwüstet, zerstört, niedergebrannt. Und auch einige durch und durch anständige Häuser wurden im Eifer des Gefechts geschändet und anständige Frauen, aus Versehen. Als ein Teil dieser Flut von kollektivem Wahnsinn, der in diesen 24 Stunden über Kopenhagen hereinbrach. Es war, als habe die pietistische Anständigkeit ihren kollektiven Höhepunkt erreicht und verspritze ihren rächenden Samen über den Verfall in Struensees Kopenhagen. Man begann, charakteristischerweise, mit dem deutschen Gabel, dem Verantwortlichen für den Alkoholausschank im Park von Rosenborg, der durch Struensees Dekret für die Allgemeinheit geöffnet worden und in dem langen Sommer und warmen Herbst 1771 das Zentrum der Liederlichkeit der Kopenhagener Bevölkerung gewesen war. Man nahm an, dass Gabelshaus das Zentrum der Liederlichkeit gewesen war. Von dort ging die Ansteckung der Sünde aus. Dort hatten sicher Struensee und sein Anhang gebuhlt. Es musste gereinigt werden. Gabel selbst kam mit dem Leben davon. Aber der Tempel wurde gründlich von den Händlern gereinigt. Das Schloss selbst war ja tabu, durfte nicht angetastet werden. Aber die Verbindungsstellen zum Schloss und zum Hof griff man an. Das Haus der italienischen Schauspielerinnen war das nächste Ziel. Es wurde gereinigt. Aber wenigstens einige der Schauspielerinnen wurden nicht vergewaltigt, weil es hieß, dass Väterchen sie benutzt habe und sie somit gewissermaßen heilige Objekte waren. Einige indessen besonders vergewaltigt, als Huldigung an Väterchen. aber die Gründe für all die Gewalt waren nicht mehr so deutlich. Nichts war mehr deutlich. Es war, als hätten der Hass auf den Hof und die Ehrfurcht vor dem Hof eine große, wütende, verwirrte Vergewaltigung Kopenhagens ausgelöst. Etwas war dort oben unter den Herrschenden geschehen, etwas Schändliches und Unsittliches. Und jetzt wurde eine Reinigung zugelassen und man reinigte. Man bekam Erlaubnis zu schänden und zu reinigen. Und der Alkohol war frei und wurde konsumiert und Rache wurde gefordert für etwas, vielleicht für eine tausendjährige Kränkung oder für die Kränkung durch Struensee, die zum Sinnbild für alle Kränkungen wurde. Schimmelmanns Palast wurde gereinigt, aus unklaren Gründen, die jedoch einen Bezug zu Struensee und zur Sünde einschlossen. Und plötzlich war ganz Kopenhagen eine trinkende, zerschmetternde, vergewaltigende Hölle. Es brannte an vielen Stellen, die Straßen waren von Glas übersät, keins der Hunderte von Gasthäusern blieb unversehrt. Keine Polizei zu finden. Keine Soldaten herauskommandiert. Als wollten die Putschisten, die Königin Witwe und die Siegenden, sagen, in einem großen, liederlichen, rächenden Fest soll jetzt die Sünde in dieser dänischen Hauptstadt weggebrannt werden. Gott würde es zulassen. Gott würde die entfesselte Zügellosigkeit dieses Volks als Werkzeug benutzen, um die Bordelle, die Wirtshäuser und all die Zufluchtsorte der Unzucht zu reinigen, die von denen benutzt worden waren, die Sittlichkeit und Zucht in den Schmutz gezogen hatten. Es dauerte 2 Tage. Dann sanken die Krawalle langsam in sich zusammen, wie aus Ermattung oder Trauer. Etwas war zu Ende. Man hatte sich für das, was gewesen war, gerecht. Die Zeit der Aufklärungsverbrecher war zu Ende. Aber die Ermattung enthielt auch eine große Trauer. Es würde keine offenen und erleuchteten Parks mehr geben. Theater und Vergnügungen wären verboten. Und Reinheit würde herrschen und Gottesfurcht. Und so musste es sein. Es würde nicht mehr so viel Freude machen. Aber dies war notwendig. Eine Art Trauer, das war es. Eine Art gerechte, strafende Trauer. Und das neue Regime, das anständig war, würde das Volk für diese rächende, aber eigentümlich verzweifelte Trauer nicht bestrafen. Am 3. Tag erschienen die Polizisten auf den Straßen und es war vorbei. Die Königin war unter strenger Bewachung 8 Dragonern zu Pferde nach Kronborg gefahren worden. Im Wagen saßen nur die Königin, das kleine Kind und die einzige Hofdame, die jetzt ihr Gefolge darstellte. Der Offizier saß auf dem Kutschbock neben dem Kutscher, die ganze Zeit mit gezücktem Säbel. Der Kommandant von Hauch musste in aller Eile einige Zimmer in diesem alten Schloss Hamlets heizen. Es war ein eiskalter Winter gewesen, mit vielen Stürmen, die vom Öresund wehten, und er war unvorbereitet. Die Königin hatte nichts gesagt, aber die ganze Zeit das Kind dicht an ihren Körper gedrückt und sie beide mit ihrem Pelz umschlossen, den sie die ganze Zeit nicht ablegte. Am Abend hatte sie lange am südlichen Fenster gestanden und in Richtung Kopenhagen gesehen. Nur einmal hatte sie etwas zu ihrer Hofdame gesagt, sie hatte gefragt, woher das seltsame, schwach flackernde Licht am Himmel direkt im Süden komme. Das ist, hatte die Hofdame geantwortet, Kopenhagen, das illuminiert ist. Und das Volk feiert die Befreiung von dem Unterdrücker Struensee und seinem Anhang. Die Königin hatte sich daraufhin schnell umgedreht und der Hofdame eine Ohrfeige gegeben. Dann war sie in Tränen ausgebrochen, hatte um Verzeihung gebeten, war aber wieder ans Fenster getreten und hatte das schlafende Kind an sich gedrückt, lange hinaus ins Dunkel gestarrt und auf den schwachen Schein des illuminierten Kopenhagen. Wenn er die Beine anwinkelte und vorsichtig niedersetzte, spürte er die Ketten kaum. Und sie waren ungefähr 3 Ellen lang, so dass er sich bewegen konnte. Eigentlich waren sie kaum nötig. Denn wie sollte er fliehen können? Wohin sollen wir fliehen vor deinem Angesicht? Und wo soll ich Zuflucht suchen, gütiger Herrgott, in dieser Stunde der Not? Die alten Sprüche aus den Bibelstunden mit seinem düsteren Vater Adam Struensee waren aufgetaucht. Es war absurd, wieso erinnerte er sich gerade daran, war es nicht ungeheuer lange her. Aber die Ketten waren eher eine seelische Qual. Er hatte nicht lange gebraucht, um sich an den physischen Schmerz zu gewöhnen. Er hatte sich um Höflichkeit bemüht. Es war wichtig, Ruhe zu bewahren und keine Verzweiflung oder Kritik zu zeigen. Man war, betonte er zu wiederholten Malen, respektvoll sachlich gewesen und hatte ihn gut behandelt. Das wollte er gern unterstreichen. Aber in den Nächten, wenn die Kälte von innen angeschlichen kam, als sei es sein Schrecken, der in ihm zu einem Eisblock gefroren war, in den Nächten gelang es ihm nicht, positiv und wohlwollend zu sein, dann konnte er es nicht ertragen, daran zu denken. Es kam auch tagsüber vor, wenn er zu der vollkommen bedeutungslosen Decke aufsah, wo die Nässe sich in Tropfen zur Attacke sammelte und sich schließlich löste und angriff, dann zitterten seine Hände, ohne dass er sie kontrollieren konnte. Dann gab es eine Folter, die schlimmer war, als nicht zu wissen. Und was war mit Caroline Mathilde und dem Kind geschehen? Würde sie ihn retten können? O du Gott, der nicht existiert, der nicht existiert, ich frage dich, werden sie mir scharfe Examinationen auferlegen? Und werden dann Nadeln in meinen Sack gesteckt werden? Und werde ich es ertragen? Aber sonst war alles sehr zufriedenstellend. Das Essen war gut und schmackhaft, die Bedienung im Arrest sehr wohlwollend. Und er fand sich in keiner Weise veranlasst, die Behandlung, die er erfahren hatte, zu kritisieren oder sich zu beschweren. Und er hätte der Leitung gegenüber eher seinem Erstaunen über die humane Behandlung Ausdruck gegeben. Die Behandlung, die es gab. Aber dass es nicht zu der Reise gekommen war, die mich ins ferne Ostindien hätte führen sollen, wo es so an Ärzten fehlte. Und hätte ich sie nur in Altona verlassen? Und dieses Grübeln. Und in den Nächten das Gleiche. Es verhielt sich so, dass die Albträume vom Sergeanten Mörl aufzutauchen begannen. Es war wie bei Christian. Er hatte angefangen zu verstehen, wovon Christian träumte. Die Albträume von Mörl, die Albträume. Es war nicht so gewesen, als ruhe er in der Wunde des Lammes, sondern sie hatten ihn mit Nadeln gestochen. Und er hatte in besinnungsloser Verzweiflung geschrien, hatte Christian gesagt. Aber er war sehr ruhig und zuvorkommend. Und dann und wann war er den Wachen mit kleinen Scherzen gekommen, die, wie er glaubte, allgemein geschätzt worden waren. Am dritten Tag war Guldberg zu Besuch gekommen. Guldberg hatte gefragt, ob alles zu seiner Zufriedenheit sei. Eine Frage, die bejaht worden war. Guldberg hatte die Liste der beschlagnahmten persönlichen Gegenstände mitgebracht und ihn gebeten, gegenzuzeichnen, um die Korrektheit zu bestätigen. Es war die, die mit 35 dänische Dukaten begann, mit eine Dose Zahnpasta weiterging und mit ein Haarkamm endete. Mit dem sonderbaren Kommentar, Struensee hat fast immer seine geflochtenen Haare mit einem hinten befestigten Kamm aufgesteckt wie ein Frauenzimmer. Er hatte getan, als sehe er die Anmerkung nicht, sondern nur unterschrieben und zustimmend genickt. Er hatte ja bei der Festnahme nicht viel mitgenommen. Sie hatten plötzlich dort im flackernden Licht gestanden, und er hatte nur gedacht, es war ja unausweichlich. So musste es kommen. Er wusste nicht einmal mehr, wie es zugegangen war. Er war nur vom Schrecken betäubt gewesen. Guldberg hatte gefragt, wie es zu der Wunde an Struensees Kopf gekommen war. Er hatte nicht geantwortet. Guldberg hatte da die Frage wiederholt. Dann hatte Guldberg gesagt, nach Auskunft der Wächter habe Struensee versucht, sich das Leben zu nehmen, indem er sich mit dem Kopf voraus gegen die Steinwand warf. »Ich kenne eine Methode«, hatte Guldberg gesagt, »in dieser neuen Situation ihren Lebenswillen zu stärken.« Anschließend hatte er ihm ein Buch überreicht. Es war die Lebensbeschreibung eines bekehrten Freidenkers von Ove Guldberg, erschienen 1760. Struensee hatte sich bedankt. Warum? Hatte er nach einem langen Schweigen gefragt. Dann hatte er hinzugefügt, ich werde ja doch sterben. Das wissen wir beide. Das wissen wir, hatte Guldberg gesagt. Warum kommen Sie dann? Es war eine so seltsame Begegnung gewesen. Guldberg schien an Struensees Wohlwollen gelegen zu sein. Er war besorgt über die Apathie, die der Gefangene zeigte. Er war in dem Kerkerloch auf und ab gegangen, gleichsam witternd wie ein Hund, unruhig, besorgt, ja, es war, als habe ein sehr geliebter Hund eine neue Hütte bekommen und der Besitzer des Hundes inspiziere sie jetzt und mache sich Sorgen. Guldberg war ein Stuhl hereingebracht worden, er hatte sich gesetzt, sie hatten einander betrachtet. Schamlos, hatte Struensee gedacht, schamlos mustert er mich. Eine bescheidene Schrift, hatte Guldberg freundlich gesagt, während meiner Zeit an der Akademie Soreux verfasst, aber sie enthält eine interessante Bekehrungsgeschichte. Ich habe keine Angst zu sterben, hatte Struensee gesagt, und ich bin ziemlich schwer zu bekehren. Sagen Sie das nicht, hatte Guldberg erwidert. Unmittelbar bevor er gegangen war, hatte er Struensee ein Bild überreicht. Es war ein Kupferstich, der die Prinzessin darstellte. Caroline Mathildes und Struensees kleine Tochter, im Alter von etwa 4 Monaten. »Was wollen Sie?« hatte Struensee da gefragt. »Denken Sie über die Sache nach«, hatte Guldberg gesagt. »Was wollen Sie?« hatte Struensee wiederholt. 2 Tage später war Guldberg wiedergekommen. »Die Tage sind kurz und das Licht ist schwach«, hatte Struensee gesagt. »Ich habe das Buch nicht lesen können. Ich habe noch nicht einmal angefangen.« »Ich verstehe«, hatte Guldberg gesagt. »Haben Sie vor, anzufangen?« »Ich wiederhole, dass ich schwer zu bekehren bin«, hatte Struensee gesagt. Es war am Nachmittag gewesen, die Zelle sehr kalt. Aus beider Mündern kam Dampf. »Ich möchte«, hatte Guldberg gesagt, »dass Sie sehr lange das Bild des kleinen Mädchens betrachten. Ein Hurenkind, aber sehr süß und anziehend.« Dann war er gegangen. Worauf wollte er hinaus? Diese regelmäßig wiederkehrenden kurzen Besuche? Sonst Schweigen. Die Wachen erzählten nichts. Die Fenster der Zelle saßen hoch. Das Buch, das er bekommen hatte, war neben der Bibel das einzige, was er lesen konnte. Am Ende hatte er fast im Zorn angefangen, Guldbergs Traktat zu lesen. Es war eine rührende Geschichte, nahezu unerträglich in ihrer grauen Dürftigkeit, die Sprache wie eine Predigt, die Handlung ohne Spannung. Es beschrieb einen durch und durch guten Menschen begabt, bieder, gesellig und von allen geliebt und wie dieser zum Freidenkertum verführt worden war. Dann hatte er seine Verirrung eingesehen. Das war alles. Er hatte sich mühsam durch die 186 Seiten gequält, in diesem Dänisch, das er nur mit Selbstüberwindung las, und nichts verstanden. Was wollte Guldberg? 4 Tage später war er wiedergekommen, hatte den kleinen Stuhl hereintragen lassen, sich gesetzt und den Gefangenen auf seinem Bett betrachtet. »Ich habe es gelesen«, hatte Struensee gesagt. Guldberg hatte nicht geantwortet. Er hatte nur ganz ruhig dagesessen und dann nach einem langen Schweigen und mit leiser, aber deutlicher Stimme gesagt, »Ihre Sünde ist groß. Ihr Glied hat den Thron des Landes beschmutzt. Sie sollten es abschneiden und angeekelt von sich werfen. Aber sie haben noch andere Sünden auf ihrem Gewissen. Das Land ist in Unruhe gestürzt worden. Nur Gott und seine allmächtige Gnade haben uns gerettet. Dänemark ist jetzt gerettet. Alle ihre Dekrete sind widerrufen worden. Eine feste Führung lenkt das Land. Sie werden jetzt schriftlich die schändliche und sündige Intimität, in der sie mit der Königin standen, gestehen und ihre Schuld bekennen. Danach werden sie unter der Anleitung von Pastor Balthasar Münter, der wie sie Deutscher ist, eine schriftliche Erklärung abfassen, in der sie ihre Bekehrung beschreiben. Dass sie jetzt von allen ketzerischen Aufklärungsideen Abstand nehmen und ihre Liebe zu dem Erlöser Jesus Christus erklären. Ist das alles? Hatte Struensee mit einer, wie ihm schien, unterdrückten Ironie gefragt. Das ist alles. Und wenn ich mich weigere? Guldberg hatte klein und grau dort gesessen und ihn unverwandt angestarrt, wie immer ohne zu blinzeln. Sie werden sich nicht weigern. Und deshalb, weil sie bereit sein werden für diese Bekehrung und dadurch ein frommes Exempel werden, ähnlich dem, das ich in meinem anspruchslosen Buch beschrieben habe, werde ich persönlich dafür Sorge tragen, dass ihr kleines Hurenkind nicht zu Schaden kommt, nicht getötet wird. Dass die vielen, vielen, die sie daran hindern möchten, Dänemarks Thronprätendentin zu werden, ihren Willen nicht durchsetzen. Da hatte Struensee endlich verstanden. Ihre Tochter, hatte Guldberg in freundlichem Ton hinzugefügt, ist doch ihr Glaube an die Ewigkeit. Ist das nicht der Glaube des Freidenkers an das ewige Leben, dass es nur durch die Kinder existiert, dass ihr ewiges Leben nur in diesem Kind zu finden ist? Es wird niemand wagen, ein unschuldiges Kind zu töten. An Mut mangelt es ihnen nicht. Lange hatten sie schweigend dagesessen. Dann hatte Struensee mit einer Heftigkeit, die ihn selbst überraschte, ausgestoßen. Und woran glauben Sie selbst? Daran, dass Gott Christian auserkoren hat? Oder den sabbernden Erbprinzen? Und da hatte Guldberg ganz ruhig und still gesagt, weil Sie sterben werden, sollen Sie erfahren, dass ich Ihre Auffassung nicht teile. Diese königlichen Wichte, denn das ist der eigentliche Sinn hinter Ihren Worten, der eigentliche Sinn, würden nicht von der Gnade Gottes umfangen, dass ich glaube, dass auch diese geringen Menschen eine Aufgabe haben, die vielleicht gerade ihnen gegeben worden ist, nicht hochmütigen, liederlichen, bewunderten und schönen Wesen wie ihnen, die jene als Wichte betrachten. Das tue ich nicht, hatte Struensee heftig entgegnet. Und dass Gott mir die Aufgabe zugedacht hat, jene gegen die Repräsentanten des Bösen zu verteidigen, unter denen einer Sie sind, und dass es meine historische Aufgabe ist, Dänemark zu retten. In der Tür hatte er gesagt, denken Sie darüber nach. Morgen zeigen wir Ihnen die Maschinen. Sie hatten ihn zu den Räumen geführt, in denen die Maschinen, die bei den scharfen Verhören benutzt wurden, aufbewahrt waren. Ein Hauptmann der Wachtruppe hatte als Führer sorgfältig den Gebrauch der verschiedenen Instrumente erläutert. Er hatte auch von einigen Fällen erzählt, in denen der Delinquent nach nur wenigen Minuten Behandlung zur Zusammenarbeit bereit gewesen war, wo aber das Reglement vorschrieb, dass das scharfe Verhör über die volle Zeitdauer fortgesetzt werden musste. Dies waren die Regeln. Und es war wichtig, dass beide Teile sie kannten. Es bestand sonst immer die Gefahr, dass der Verhörte glaubte, augenblicklich die Martern beenden zu können, wenn er dies wünschte. Aber es war nicht der Verhörte, der über die Länge des scharfen Verhörs bestimmte. Es konnte nicht abgekürzt werden, wenn es erst einmal begonnen hatte. Nicht einmal durch ein umfassendes Geständnis, sondern dies unterlag dem Beschluss der Verhörkommission. Und der wurde im Voraus gefasst. Nach der Vorführung der Instrumente war Struensee in seine Zelle zurückgebracht worden. In der Nacht hatte er wach gelegen und zeitweise heftig geweint. Durch die Ketten war er daran gehindert worden, mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen. Er war vollständig eingefangen und er wusste es. Am Tag darauf wurde er gefragt, ob ein gewisser Pastor Münter ihn besuchen könne, ein Seelsorger, der sich willens erklärt hatte, ihm den Weg zu weisen und seine Bekehrungsgeschichte aufzuzeichnen. Struensee hatte mit Ja geantwortet. Brandt wurde in seiner Zelle Propst He zugeteilt, und er erklärte sich sofort zur bedingungslosen Zusammenarbeit an einer Bekehrungsschrift bereit und dazu, vor der Allgemeinheit seine vollständige Bekehrung und seine Sündenschuld zu beschreiben und wie er sich jetzt dem Erlöser Jesus Christus zu Füßen warf. Ohne darum gebeten zu sein, erklärte er außerdem, es sei ihm ein Anliegen, von allen Aufklärungsideen Abstand zu nehmen. Und insbesondere den Gedanken, die von einem Herrn Voltaire verfochten würden, über diesen könne er sich außerdem mit umso größerer Sachkenntnis äußern, als er einmal, und zwar vor der europäischen Reise des Königs, Voltaire besucht und ganze 4 Tage bei diesem gewohnt habe. Es sei indessen bei jener Gelegenheit nicht um die Diskussion von Aufklärungsideen gegangen, sondern um theaterästhetische Fragen, etwas, was Brandt mehr interessiert habe als Politik. Der Propst He zeigte sich indessen an einer näheren Information über diese das Theater betreffenden Gespräche wenig interessiert. Ihm ging es mehr um Brandts Seele. Brandt war im Übrigen der Ansicht, er könne kaum verurteilt werden. In einem Brief an seine Mutter versicherte er, »Mir kann niemand längere Zeit böse sein. Ich habe allen vergeben, wie auch Gott mir vergeben hat.« Während der ersten Wochen verbrachte er die Zeit damit, zu pfeifen und Opernarien zu singen, was er infolge seines Titels als Maître de Plaisir oder mit einem späteren Ausdruck Kulturminister als natürlich ansah. Nach dem 7. März wurde ihm seine Querflöte ausgehändigt und er begeisterte alle mit seinem gekonnten Flötenspiel. Er hielt es lediglich für eine Zeitfrage, wann er freigelassen werden würde. Und in einem im Gefängnis geschriebenen Brief an König Christian hatte er sich einen, wenn auch geringen, Amtmannsposten auserbeten. Erst als sein Anwalt ihm mitteilte, der wichtigste, vielleicht einzige Anklagepunkt gegen ihn werde sein, dass er den König körperlich misshandelt und sich damit gegen die Königsmacht vergangen habe, scheint er angefangen zu haben, sich Sorgen zu machen. Es war die Geschichte mit dem Finger. Sie war so kurios, dass er selbst sie fast vergessen hatte. Aber er hatte ja Christian so in den Finger gebissen, dass es geblutet hatte. Jetzt wurde die Geschichte hervorgeholt. Er widmete sich deshalb mit immer größerer Kraft und gemeinsam mit Propst He der Gestaltung seines Abfalls von der Freidenkerei und seines Abscheus vor den französischen Philosophen. Und diese Bekehrungsschrift wurde denn auch sehr schnell in Deutschland publiziert. In einer deutschen Zeitung wurde dieses Bekenntnis Brandts von einem jungen, damals 22-jährigen Frankfurter Studenten namens Wolfgang Goethe rezensiert, der das Ganze empört als religiöse Heuchelei beschrieb und davon ausging, dass die Bekehrung das Resultat von Folter oder einer anderen Form von Druck war. In Brandts Fall traf dies jedoch nicht zu. Aber der junge Goethe, der sich später auch über Struensees Schicksal empörte, hatte dem Artikel eine Tuschzeichnung beigefügt, die den in Ketten liegenden Brandt in der Zelle zeigt und vor ihm stehend den Propst He, der ihn mit großen Gesten über die Notwendigkeit der Bekehrung unterweist. Doch war alles unter Kontrolle. Die physische Kontrolle der Gefangenen war effektiv. Der linke Fuß mit einer 1,5 Ellen langen Kette an den rechten Arm gekettet und diese Kette mit einem sehr schweren Glied in der Mauer verankert. Die juristische Kontrolle entwickelte sich ebenfalls schnell. Am 20. Januar wurde ein Inquisitionsgericht eingesetzt, danach das endgültige Organ, die Inquisitionskommission, die am Schluss 42 Mitglieder umfasste. Es gab nur ein Problem. Dass Struensee zum Tode verurteilt werden musste und würde, war vollkommen klar. Aber das konstitutionelle Dilemma überschattete alles. Das Dilemma war die kleine englische Hure. Sie war auf Kronborg eingesperrt. Ihr 4 Jahre alter Sohn, der Kronprinz, war ihr fortgenommen worden. Sie durfte das kleine Mädchen noch bei sich behalten, weil sie noch stillte. Aber die Königin war aus anderem und härterem Holz geschnitzt als die übrigen Gefangenen. Sie gestand nichts, und sie war trotz allem die Schwester des englischen Königs. Man hatte versucht, gewisse vorbereitende Verhöre vorzunehmen. Sie waren nicht ermutigend gewesen. Die Königin war das eigentliche Problem. Man schickte Guldberg und eine unterstützende Delegation von 3 Kommissionsmitgliedern hinauf zu Hamlets Schloss, um zu sehen, was man tun konnte. Die erste Begegnung war sehr kurz und formell gewesen. Sie hatte kategorisch verneint, dass sie und Stroensee ein intimes Verhältnis gehabt hätten und dass das Kind von ihm sei. Sie war wutentbrannt, doch äußerst formell und hatte verlangt, mit dem englischen Botschafter in Kopenhagen zu sprechen. In der Tür hatte Guldberg sich umgewandt und gefragt: »Ich frage Sie noch einmal, ist das Kind von Struensee?« »Nein«, hatte sie erwidert, kurz wie ein Peitschenhieb. Aber plötzlich der Schrecken in ihren Augen. Guldberg hatte ihn gesehen. So endete das erste Verhör. Der Besuch des Leibarztes von Per Ulof Enquist. Eine Lesung in 15 Folgen mit Gerd Heidenreich. Regie Horst Raspe. Redaktion Kirsten Böttcher und Nils Beindker. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Das Buch ist in der Übersetzung von Wolfgang Butt im Hansa Verlag erschienen.